Und herzlich willkommen zu einem neuen sonnigen Tag. Zumindest ist es hier sonnig, wird wieder super heiß. Aber man muss ja auch irgendwie schmelzen, wenn man Schneemann ist oder so. Keine Ahnung. Dieser Kommentar brachte jetzt nicht wirklich viel. Also, und was wollte ich sagen? Dann aber habt ihr das auch manchmal so, dann verschwindet das einfach. Und anstatt, dass man das so richtig schön formuliert oder überhaupt was sagt, dass irgendeine Aussagemöglichkeit hat, hat man dann irgendwie, ja, sowas wie vorhin. Ich habe vorhin Gisbert zu Knüpfhausen gehört. Ich weiß nicht, ob ihr die Band kennt. Wurde mir von Tante Schüsselchen empfohlen. Und das brachte mich dann auf eine Idee. Gut, das wird jetzt ein bisschen lustig, denn die Idee, also über die, also ja, Zunge muss wieder entknotet werden. Gut, Gisbert brachte mich also auf die Idee, euch eine französische Sängerin vorzustellen. Die heißt Camille. Und die sollte man dann eigentlich kennen. Also auf jeden Fall, das ist eine Frau oder eine junge Frau, genau, die sehr seltsame Lieder hat. Und das jetzt nicht nur vom Text her, sondern ihre Lieder und ihre Konzerte sind schon fast Performance Art. Ich stelle euch jetzt mal ganz kurz ein Lied vor. Und zwar ein Lied von ihrer Webseite, der neuen. Ich stelle auf jeden Fall auf meinem Blog die Links zur alten Webseite, zur neuen Webseite, den Wikipedia-Link. Denn da gibt es sogar was auf Deutsch über sie geschrieben. Also könnt ihr das nachlesen, wenn ihr wollt. Und für die ganz Faulen, die sich das Album oder das Lied oder was auch immer kaufen wollen, mache ich jetzt einfach mal auf meinem Blog einen Amazon-Account, wo man dann einfach hingehen kann und sich das runterlädt, wenn man entsprechend dafür zahlt natürlich. Auf jeden Fall, ihr könnt euch das Lied auch kostenlos anhören auf ihrer Webpage, auf der neuen. Und zwar, es heißt, es ist eine akustische Version, es heißt L'Étourderie. Ja, versucht mal das nachzusprechen. Auf jeden Fall, das ist von ihrem neuen Album eine Single, akustische Version. Und schaut euch auch den Spot an. Ganz am Anfang ist es ein bisschen seltsam, da steht diese Frau und singt. Wenn dann aber irgendwann mal in der Mitte des Songs oder so die Kamera nach hinten schwingt, dann sieht man, dass die junge Frau eigentlich einen Bambusstock balanciert, während sie singt. Und das ist live aufgenommen worden, das heißt, da gab es keine Überarbeitung hinterher. Wie oft sie das versucht hat, bevor es geklappt hat, das weiß ich nicht. Das müsste man sie mal fragen. Allerdings finde ich keinen Kontakt. Nicht auf der neuen und auch nicht auf der alten Webseite und auch nicht auf der Facebook-Seite. Und ich habe wirklich nachgeschaut. Und ich finde es einfach nicht. Vielleicht bin ich zu blöde. Auf jeden Fall, über die darf ich ja reden. Und ich darf euch auch etwas... also so eine kleine Hörprobe von einem ihrer Songs geben, die man sowieso hören kann auf ihrer Webpage. Also hört mal rein, liebe Leute. Des amoureux partis, fais tourner la tête et tourte, roule et tourne au qui perdit l'amour heureux, l'a retrouvé au fond de mes yeux. Padada, padada, padada, papapapa. Si j'ai laissé mes soucis en chemin, c'est que l'amour s'est posé sur mon dos. Si j'ai oublié le prix du pain, c'est que l'amour m'a prise sur son dos. So, und man sollte sich auch wirklich den Spot anschauen, denn dann versteht man auch, wieso sie so laut einatmet und so. Auf jeden Fall, das auch, also das andere Interessante an Camille sind ihre Performance, also jetzt Das Lied ist eine akustische Version, wo sie eigentlich nur den Stock balanciert. Daher klingt das auch so ein bisschen niedlich, kann man sagen. Da gibt es aber ganz, ganz andere Lieder, die schon so Konzeptlieder sind. Sage ich jetzt einfach mal so. Und zwar gucken wir mal ganz kurz rein, ob es auf ihrer alten Webseite nicht irgendwie eine Hörprobe gibt oder so. Müsste es eigentlich geben. Das... Ja, das. Et puis tu te connes, c'est pas la masse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules, du corps, du corps. Ja, das finde ich ganz lustig, wenn sich wirklich gute Sänger mal auch selbst nicht wirklich zu ernst nehmen und dann sowas live stellen. Das Interessante an Camille, also das wirklich Interessante, ist, dass sie sehr viel mit dem Körper arbeitet. Und wenn ich das sage, dann meine ich zum Beispiel bei einem Konzert. Sie macht ja auch sehr viel mit dem Mund, also diese ganzen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das Wort dafür ist, also diese Beatbox-Menschen oder so, keine Ahnung. Also sie macht ganz komische Geräusche. Und dann zum Beispiel gibt es auch andere Bandmitglieder, die immer irgendwelche Geräusche machen, wie zum Beispiel sich auf Magen schlagen und sowas, also dass man dann halt eben dieses Händeplatschen gegen das Fleisch hört und sowas. Und dann gibt es auch Stücke, wo ihre Stimme unterbrochen werden soll. Um das zu schaffen, springt dann der Mensch, der irgendwie Gitarre spielt oder ich habe keine Ahnung, irgendein Instrument, während diese 30 Sekunden, wo sie singt und die Stimme soll dann so wie klingen. Und da haut er ihr eigentlich auf den Rücken, also jetzt nicht wirklich hauen, aber so, wenn man zum Beispiel, man kann ja so machen und wenn man dann das Gleiche mit jemandem, also ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt gehört, auf jeden Fall auf YouTube gehen, Camille live reinklicken und dann seht ihr das Ganze auch schon, denn ja, dann könnt ihr auch andere Sachen sehen und vielleicht das Album kaufen. Ich finde es auf jeden Fall super. Sobald ich meine Chance habe, ein ihrer Konzerte live zu sehen, werde ich das auf jeden Fall machen. Und falls ich irgendwie schaffe, die zu kontaktieren, dann versuche ich auch mal ein Interview zu machen. Das wäre wirklich cool. Gut. Ja, was ist noch cool? Ich will ganz kurz Werbung machen für wieder mal für Tante Schüsselchen. Und zwar hört euch die Live-Sendung an, die am nächsten Freitag, also den 16., so gegen 20 Uhr stattfinden wird. Also das Schlaflos in München Live-Special. Denn da bin ich zu Gast, also falls nicht irgendwie was mit dem Internet schief geht. Und das wird lustig, denn auch wenn ich meine Podcasts sehr selten neu aufnehme und sowas und keine Ahnung, da jetzt allzu viel bearbeite, gibt es dann doch so ganz kleine Stellen, wo, das muss ich jetzt zugeben, da rausschneide. Denn, das ist ja nicht nur ein Dialekten-Podcast, das ist ein, ich habe einen Knoten in der Zunge-Podcast. Und ja, dann gibt es dann so ganz blöde Ausrutscher. Und wenn es halt eben live ist, kann ich das ja das nicht rausschneiden. Also, hört auf jeden Fall mal rein, das wird lustig, denke ich mal. Und kommen wir zu der Rubrik Ein Wutanfall mehr. Nur ein Wutanfall. Augen auf und hau ab. Augen auf und hau ab. Augen auf und hau ab. So, was mich heute, oder sagen wir mal seit vorgestern, hier wirklich stört, was mir wirklich auf die Nerven geht, sind die Leute, die Postkarten herstellen. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist, Postkarten hier in Sarajevo herstellen zu lassen. Aber es gibt keine hübschen Postkarten von Sarajevo oder ganz, ganz wenige. Vielleicht ein oder zwei oder so, keine Ahnung. Will man aber zum Beispiel 7 verschiedene Postkarten schicken, dann muss man sich so ein ganz, ganz blöde Postkarten, die mit Photoshop gemacht wurden, und zwar diese Billigeffekte, wo halt eben, keine Ahnung, also da gibt es erstens sehr viele, diese ganz kleinen, das ist jetzt super in Mode gekommen, die haben herausgefunden, dass sie auf einer Postkarte mehr als nur ein Bild drucken können, dass sie dann 4, 5, 6 oder mehr kleine Bilder da rein quetschen können. Super. Juhu. Jemand hat herausgefunden, wie man in Photoshop mehrere Fotos in einen reinquetscht. Dann haben die herausgefunden, dass man die Fotos rotieren kann, so ein bisschen links, rechts, links, rechts. Und dann haben die herausgefunden, dass das Foto eigentlich so einen Fade-Out-Effekt um den Rahmen haben kann. Und jetzt, ich halte gerade hier mal eine Postkarte und das ist sogar eine der schöneren, denn es gibt wirklich, ich habe keine Ahnung, ob die, also was für Motive die da raussuchen, manchmal ist wirklich lächerlich. Zum Beispiel, also einmal eine altmodische Postkarte von Sarajevo, die auch blöde ist das Holiday Inn. Das eines der größten gelben Würfel der Welt. Und zwar, das ist ein Hotel, das ist eigentlich nur ein großer Würfel, der gelb angemalt ist. Das ist nicht mal schön anzusehen. Und auf jeden Fall, das wird dann gedruckt auf eine Postkarte mit einem blauen Hintergrund. Wow. Gut. Man kann ja sagen, ja, ist lustig, ich verschicke das mal aus Spaß. Dann aber fotografiert man 15 verschiedene Friedhöfe und packt das dann auf die Postkarte. Und wenn ich sage Friedhöfe, dann meine ich nicht diese schönen, so wie Père Lachaise in Frankreich, wo man dann halt eben zum Beispiel das Grab von Balzac mit einer Skulptur, die eigentlich ein Monument ist und wirklich gut aussieht, sondern das sind diese Grabsteine, diese so wie bei den amerikanischen Soldaten, die sich alle ähneln und da ist dann irgendwas da reingekritzelt, also ein Haufen weißer Steine halt eben. Und davon macht man dann 15 verschiedene Fotos und macht dann diese kleinen Bildchen drumherum. Oder man fotografiert einen Teppich und dann fotografiert man die Nahrung und das Restaurant, wo man den Teppich und die Nahrung her hat. Was soll der Quatsch? Und ja, diese, die ich jetzt hier festhalte, hat in der Mitte ein großes Bild, wo man eigentlich das Panorama von Sarajevo sehen kann. Und das würde eigentlich schon reichen. So, das sollte man dann halt eben nur auf groß machen. Bisschen bearbeiten, dass die Qualität so ein bisschen besser rauskommt und auf ein besseres Wetter warten, denn hier war es so grau mit Wolken und das sieht dann wirklich ein bisschen blöd aus. Dann aber haben die von, also das ist in der Mitte und auf links und rechts haben die jeweils 4 kleine Bilder hin und her rotiert. Und das finde ich dann zum Beispiel, also erstens ist es voll bepackt. Einmal haben die Kunstakademie aufgenommen, die an sich schon schön wäre, da es eine alte evangelische Kirche ist oder Kathedrale, also war. Dann die Nationalbibliothek, hier aber noch mit den Gerüsten der Restaurierung. Was soll der Scheiß? Wieso fotografiert man die während der Restaurierung? Stellt euch mal vor, Kölner Dom, total eingewickelt in Folien und diese Schutzdinger und das Ganze. Und dann fotografiert man das und packt es auf eine Postkarte. Das wäre ein cooles Kunstprojekt. So, ich gehe mal herum und fotografiere da die besten monumentalen Sachen, die ich im Land habe, aber während der Restaurierung. Und dann packe ich das dann drauf und schreibe Kölner Dom. Und da sieht man dann irgendwas so eingepackt. Also Blödsinn. Dann noch ein Blödsinn. Wieso kann man nicht warten, dass es schönes Wetter gibt? Wie schon vorhin erwähnt. Und wieso kann man nicht warten, dass die Autos vorbeifahren, bevor man ein Foto davon macht? Zum Beispiel das türkische Haus, ein sehr schönes Museum, wirklich, wirklich schön. Die haben das Foto gemacht und da sind 3 Autos zu sehen. Ich meine, wie schwer kann es sein, jemanden da hin zu platzieren und zu sagen, keine Ahnung, einfach ein Auto zu parken für eine Minute, während man ein Foto macht? Und das Gleiche hier, die islamische Fakultät, die ist rot-gelb, ist nicht mal schön. Und da sieht man halt eben, also erstmal, der Winkel ist total blöd, denn da sieht man den Parkplatz, da sieht man die ganzen Autos, dann sieht man Bäume und dahinter ist dann das islamische, also ist die islamische Fakultät. Und gleich daneben ist so eine super große Mauer. Also das, was man von der Fakultät sieht, versteht man gar nicht. Und dann geht das einfach immer nur so weiter, egal welches Bild ich raushole, da kann man was sagen. Also so. Oder Hier, noch ein Beispiel. Also, sorry Leute, wenn ich da ein bisschen jetzt auf die Nerven gehe, aber das ist, also ich verspreche es, das letzte Beispiel. Das große Restaurant, das eine Plattform oben hat, die sich dreht. Und zwar macht die eine Umdrehung von 360 Grad in einer Stunde. Es sind einfach vier Türme aus Glas und da oben ist eine Kuppel und sieht wie so eine riesige Antenne aus. Wieso will man sowas auf eine Postkarte packen? Sowas will doch keine Sau verschicken. Das würde ich verstehen, wenn man das in dem Restaurant, in dem Hotel da haben würde wollen und dann so, ja, hallo Mama, das ist das Hotel, in dem ich gerade bin. Aber ich meine, so in der Altstadt will man nicht so solche Postkarten sehen. So, ich habe mich genug ausgelassen und dabei habe ich über die Schrift so herzliche Grüße aus Sarajevo und sowas gar nicht, darüber rede ich nicht, das ist einfach nur peinlich. Und ja, solche Postkarten musste ich dann verschicken, da es keine andere gibt. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich meine eigenen Postkarten das nächste Mal selber herstelle oder einfach nur Fotografien verschicke oder Zeichnungen oder sonst irgendwas, denn das ist wirklich, schämt euch. So, dieser Wutanfall ist raus, ich fühle mich schon viel besser. Ja, so, das war es dann von diesem fauvistischen Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt und viel Spaß mit Camille und bis zum nächsten Mal. Euer Ruben Vagabund, der jetzt wieder gute Laune hat.